In die Geheimnisse des wirkenden Lebens werden Sie geführt, wenn Sie das Pumpwerk des menschlichen Herzens belauschen, das aus einer Wiener Rundfunksendung von uns, welch ein Wunder, in Köln auf die Wachsplatte aufgezeichnet wurde. Nun die Töne eines Hasenherzens. Und jetzt das Herz eines Vogels. Nach dem organischen Rhythmus des Blutkreislaufs der mechanische Takt der Motoren des Nürburgrings. Die Stimme des Verstorbenen spricht zu Ihnen aus dem unentdeckten Land von des Bezirks kein Wanderer wiederkehrt. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Es ist der Schlusssatz einer Rede, die der jüngst verstorbene schwedische Erzbischof Nathan Söderblom vor dem Mikrofon des Westdeutschen Rundfunks gesprochen hat. Sie können einen arabischen Dorftanz hören. Das Gebrüll und Gefauch der wilden Kreatur. Das Gekreisch der Papageien. Beides benötigt die Gemeinschaft für eine Hörspielsendung. Dann wieder den freundlichen Brauch des Pfingstsingens im Bergischen Land. Der Rost, das ist ein Jodemann. Feier Rosenblümelein. Er jüngt die junge Vatikan. Feier Rosenblümelein. Ei, du wackeres Mädchen. Die Worte des Papstes Pius des XI. Renato, Renato, per diverso hierarchie grafis, sollecitini unostrarum quotidianarum, obiecta precisa, e ausdente laborum participe cessabitor. Oder die Stimme des Königs Georg von England. It is not the fault of these traditions, nor of our neighbors. Und auch die erfüllten Verse eines einfachen westfälischen Bergmanns. Raunt dir leise ein Wort ins Ohr. Du sinnst und sinnst, ganz still gebannt. Da nimmt er die Haue dir ausgerannt.